Ich weiß, um diese Zeit und Stunde ist es geradezu vulgär, vom Essen zu sprechen. Sprechen wir also von der Kunst des Genießens und der noch größeren Kunst, diese Genüsse zuzubereiten. Und dabei, Gerechtigkeit muss sein, muss man eigentlich zugeben, dass Männer die besseren Köche sind. Ja, wirklich. Denken Sie doch einmal an die großen, berühmten Restaurants und Hotels. Immer sind es Köche, die ihren Gästen die zauberhaftesten Köstlichkeiten für den Gaumen bereiten, die zarten Braten und fantastische Soßenkredenzen. Allein bei dem Gedanken daran kann einem schon das Wasser im Munde zusammenlaufen. Übrigens gab es in London ein Feinschmeckerlokal. Ganz berühmt, das war richtig, Spiro. Ja, ja, Spiro hieß es, nach dem Besitzer. Und da gab es ein Essen. Ach, was heißt Essen? Die Suppen waren Ouvertüren, die Bratenstücke Essays. Es speisten übrigens nur Herren dort. Merkwürdig war das. Ja, irgendetwas bei Spiro war sonderbar. Und dann eines Tages... Die Spezialität des Hauses von Stanley Allen. So, mein lieber Kostin, gleich sind wir bei Spiro. Gleich werde ich Ihnen das exklusivste Restaurant zeigen können, das Sie in Ihrem Leben kennengelernt haben. Das muss ja wirklich ein fantastisches Lokal sein, Mr. Leffler, wenn Sie diesen langen Weg jeden Tag auf sich nehmen. Und Sie werden sich gleich selbst davon überzeugen können, dass diese kleine Mühe reich belohnt wird. Mit einem guten Essen, hoffe ich. Im Übrigen werden Sie bald verstehen, warum Spiro, das ist doch der Name des Besitzers, ein großartiger, ein faszinierender Mann, nicht direkt im Zentrum der Stadt liegt. Und hier, Mr. Kosten, sind wir an unserem Ziel angelangt. Das hier ist Spiro. Mein Gott, ein ziemlich trauriges Loch wie... Verzeihung, Mr. Leffler. Sicher macht es von innen einen sehr viel freundlicheren Eindruck. Nein, wollen Sie bitte immer im Auge behalten, dass Spiro etwas anderes ist als diese üblichen Speiselokale. Es ist vielleicht das letzte bedeutende Etablissement in dieser Stadt, das noch mit Gas beleuchtet wird. Ach was. Hier werden Sie dasselbe ehrliche Möblement antreffen, dasselbe prachtvolle Sheffield-Service... Und möglicherweise in einem entlegenen Winkel genau dieselben Spinnweben, die Kunden vor einem halben Jahrhundert schon bemerkt haben. Ist das nicht eine etwas zweifelhafte Empfehlung? Wenn Sie hier eintreten, finden Sie für eine kurze Zeit nicht den üblichen Luxus, sondern Würde. Jene Eigenschaft, die unserer Zeit verloren gegangen ist. Wenn man Sie so hört, Mr. Leffler, handelt es sich mehr um eine Kirche als um ein Restaurant. Ich möchte wissen, ob ich nicht doch einen Fehler begangen habe, Sie hierher einzuladen. Wie Sie meinen, ich kann mir heute Abend noch ohne weiteres etwas anderes vornehmen. Aber nein, nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich kann Ihr Gefühl ja verstehen. Mir ging es am Anfang auch nicht anders. Aber es ist mir sehr wichtig, dass Sie mit mir bei Spiro zu Abend essen. Ja, Mr. Kostin, sehen Sie sich ruhig um. Sie werden sich bald an diese etwas sonderbare Atmosphäre gewöhnt haben. Ich hatte es mir viel größer vorgestellt. Hier stehen ja nur 7, 8 Tische. Ja, ein sehr exklusiver Kreis. Aber jeder Platz ist besetzt. Ja, ja, ja. Und noch etwas fällt mir auf. Ja. Es ist, soweit ich sehe, nicht eine einzige Frau anwesend. Hat das etwas zu bedeuten? Spiro ermutigt eben Angehörige des schönen Geschlechts in keiner Weise seine Räumlichkeiten zu betreten. Mhm. Und ich kann Ihnen nur sagen, sein Verfahren ist äußerst wirksam. Ich selbst war einmal Zeuge, wie eine Frau über eine Stunde vergeblich auf die Bedienung gewartet hat. Und dabei war sie nicht einmal ohne Begleitung. Und sie hat keine Szene gemacht? Das wohl. Sie hat aber dadurch nur erreicht, die anderen Gäste zu belästigen und ihrem Begleiter peinlich zu werden. Ah, ja, ja. Und was unternahm es das Büro? Er trat gar nicht in Erscheinung. Die Frau hat sich übrigens nie wieder hier sehen lassen. Der schlecht beratene Gentleman ebenso wenig. Eine prächtige Warnung für alle Anwesenden. Ah, da kommt ja unser Kellner. Guten Abend, Mr. Leffler. Guten Abend. Sagen Sie bitte, gibt es heute Abend die Spezialität? Tut mir außerordentlich leid, Mr. Leffler. Heute Abend gibt es die Spezialität nicht. Nach so langem Warten. Jetzt ist es doch schon fast einen Monat her. Und ich hatte so gehofft, meinem Freund hier... Sie müssen die Schwierigkeiten bedenken, Sir. Natürlich, natürlich. Sie sehen, Mr. Costin, ich dachte, ich könnte Sie gleich mit dem größten Genuss bekannt machen über den Spiro. Gebietet, aber bedauerlicherweise steht er heute nicht auf dem Speisezettel. Wünschen Sie, dass sofort aufgetragen wird, Sir? Ja, bitte. Wieso verschwindet er schon wieder? Haben Sie ihm vorausbestellt, Mr. Leffler? Ach, das hätte ich Ihnen allerdings erklären sollen. Bei Spiro gibt es keinerlei Wahl. Jeder bekommt hier dasselbe Essen. Und morgen gibt es ein anderes Gericht, aber wieder ohne Sonderwünsche. Das ist doch sehr ungewöhnlich, nicht wahr? Und manchmal doch auch bestimmt unangenehm, oder? Falls man speziell auf das Gericht keinen Appetit hat, das einem gerade vorgesetzt wird. Was das anbelangt, kann ich Sie beruhigen. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie bei Spiro jeden Bissen genießen werden. Und bedenken Sie die Vorzüge dieses Verfahrens. Wenn Sie in einem populären, normalen Lokal den Speisezettel zur Hand nehmen, werden Sie gezwungen, unzählige Einzelgerichte durchzulesen. Sie sind gezwungen, zu schätzen, abzuwägen, hastige Entscheidungen zu treffen, die Sie womöglich umgehend wieder bereuen. Das alles erzeugt eine unangenehme Spannung, die ein, und sei es ein noch so leichtes Unbehagen hervorruft. Und nun bedenken Sie noch die technische Seite. Anstelle eines Gewimmels schwitzender Köche, die unzählige verschiedene Einzelgerichte herrichten müssen, haben Sie hier einen Küchenchef, der in stiller Größe allein steht, der sein Talent auf eine große Aufgabe konzentriert. Ach, Sie hatten die Küche schon einmal gesehen? Unglücklicherweise nein. Ich muss allerdings gestehen, dass das Verlangen, diese Küche einmal zu sehen, ziemlich der einzige Herzenswunsch ist, der nach 10 Jahren noch immer unerfüllt geblieben ist und von dem ich zugegeben besessen bin. Ihre Suppe, Sir. Danke. Guten Appetit. Danke. Danke. Nun, schmeckt sie Ihnen? Ausgezeichnet. Sie finden sie nicht im geringsten ausgezeichnet. Aber schade finden Sie sie. Und ungesalzen. Ich kenne das, weil das vor Jahren noch meine erste Reaktion war, nach dem Salz und Pfeffer zu greifen. Aber es gibt hier keinerlei Gewürze. Was denn, nicht einmal Salz? Nicht einmal Salz. Dass sie danach verlangen, zeigt, wie verdorben ihr Geschmack ist. Aber ich bin überzeugt, dass sich dieses Verlangen bald geben wird. Ich möchte Sie auch gleich darauf aufmerksam machen, dass es hier außer Wasser nichts zu trinken gibt. Was, Wasser? Denn Wasser ist die einzige Flüssigkeit, die der Mensch unbedingt zu seiner Erhaltung braucht. Ja, abgesehen von Muttermilch. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass der normale Kunde bei Spiro diese Stufe seiner Entwicklung hinter sich haben dürfte. Außerdem ist bei Spiro selbstverständlich der Genuss von Tabakwaren verboten. Also dieser Spiro muss wirklich ein sonderbarer Mensch sein. Für mich verkörpert er schlicht den Menschen auf dem Höhepunkt der Zivilisation. Darf ich nun das Hauptgericht andicken, Sir? Ja, bitte. Danke sehr. Dankeschön. Ja, das schmeckt ja wunderbar zart, Mr. Leffler. Ich muss zugeben, dass Sie in keinster Weise übertrieben haben. Nicht wahr? Ich wusste es. Oh, diese Breite des Geschmacksintervalls. Ja. Ist sie nicht der Feinheit einer Mozart-Symphonie vergleichbar? Wunderbar, wunderbar. Und trotzdem ist dies alles noch nichts gegen die Spezialität des Hauses. Großer Gott, was ist es denn? Nachtigallenzungen oder Filet vom Einhorn? Nichts von alledem. Lamm. Lamm? Lamm. Ach, die menschlichen Worte reichen nicht aus, dieses Gericht zu beschreiben. Mhm. Es handelt sich weder um das fette Kotelettstück, noch um die allzu solide Keule. Nein, es ist der erlesenste Teil des seltensten Schafes, das existiert. Es heißt Lamm Amirstan. Amirstan? Ja, ein Grenzstrich zwischen Russland und Afghanistan. Und das jedenfalls habe ich Spiros gelegentlichen Bemerkungen entnommen. Dies ist das einzige Restaurant, auf dessen Menü dieses Gericht überhaupt jemals stehen kann. Das ist ja unglaublich. Und diese Kunden, die Sie hier sehen, sind die einzigen, die von diesem Gericht und von der Existenz Spiros wissen. Jeder Stammgast muss sich verpflichten, dieses Geheimnis zu wahren. Auch Sie, Mr. Costin. Ich nehme an, dass ich Ihnen in dieser Hinsicht vertrauen kann. Dafür sollte Ihnen meine Stellung bei Ihnen Bürge sein. Hat es Ihnen geschmeckt, Sir? Danke, ausgezeichnet. Und Ihnen, Sir? Ich werde mich sicher bald an Ihre Gerichte gewöhnt haben. Da bin ich ganz sicher, Sir. Ich hoffe, wir sehen Sie morgen Abend wieder. Natürlich wird auch mein Freund wieder herkommen. Kosten? Ah, Kosten. Noch nicht anderweitig verabredet für heute Abend, hoffe ich. Nein, nein, Mr. Leffler. Vogelfrei und ungebunden. Stehe ganz zu Diensten. Sehr gut. Dann treffen wir uns unten. Guten Abend, Mr. Leffler. Guten Abend. Sie werden glücklich sein, Sir. Oh, gibt es heute Abend die Spezialität des Hauses? Jawohl, Sir. Heute gibt es Lamm am Mirstan. Oh, jetzt ist es soweit, Kosten. Ja. Endlich. Sie dürfen den kulinarischen Triumph aller Zeiten erleben. Sie haben mich so gespannt gemacht, dass ich fast so etwas wie eine leichte Erregung spüre. Merkwürdig, dass ein erwachsener Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte wie ein Tier darauf lauern kann, dass man ihm endlich das ersehnte Stück Fleisch hinwirft. Sehen Sie sich um, es geht allen so wie Ihnen und mir. Ja. Nur einem... Was ist denn? Warum starren Sie denn so in eine Richtung? Nur einem wird eine große Enttäuschung bevorstehen. Sehen Sie da drüben, ein Platz ist leer. Ach ja, da saß doch immer dieser kahlköpfige, sehr beleibte Herr, stimmt's? Seit einem vollen Jahrzehnt, seit ich das erste Mal hier gegessen habe, hat er nicht einen Abend verpasst. Und ausgerechnet heute, wo es die Spezialität gibt, ist er treulos geworden. Oder er ist krank. Ach, das tut mir leid für ihn. Ausgerechnet heute, das erste Mal, wie merkwürdig. Mr. Leffler. Ah, Mr. Spiro. Mit Freund. Sehr angenehm, sehr angenehm. Das Lamm am Mirstan wird ein voller Erfolg sein, Herr. Ich habe in eigener Person den ganzen lieben langen Tag in dieser elendiglichen Küche vertrödelt und den törichten Chef angetrieben, alles aufs Peinlichste zu beachten. Die Peinlichkeit ist ja der wichtigste Teil, wie er. Aber ich sehe, Ihr Freund kennt mich noch nicht. Ja. Eine kleine Vorstellung vielleicht? Mr. Spiro, Mr. Kosten, ein guter Freund und Mitarbeiter. Sehr angenehm, Mr. Kosten, sehr angenehm. Ganz meinerseits. Mein kleines Etablissement sagt Ihnen zu, Herr. Oh ja, ja. Ihnen steht ein großer Genuss bevor. Mein Wort darauf. Oh, Mr. Kosten speist bereits seit 2 Wochen regelmäßig hier. Er ist auf dem besten Wege, ein großer Bewunderer Ihrer Küche zu werden, Mr. Spiro. Ja, ja. Ein sehr großes Kompliment. Sie beehren mich mit Ihrer Gegenwart und ich revanchiere mich dafür mit meinen Speisen, Herr. Aber Lamm am Mirstan ist allem unendlich überlegen, was Sie bisher geschmeckt haben. So. Mein Wort darauf. Alle Mühsal seiner Beschaffung, alle Schwierigkeiten seiner Zubereitung lohnen sich wirklich. Ich habe mich schon gewundert, wieso Sie sich überhaupt diese Mühe machen. Ihre anderen Gerichte wären doch wirklich trefflich genug, Ihren Ruf aufrechtzuerhalten. Vielleicht handelt es sich um eine psychologische Angelegenheit, Herr. Jemand hat ein Wunder entdeckt und möchte es anderen mitteilen. Wie er? Ja, Verzeihung, ich glaube, ich frage zu viel. Aber nein! Im Gegenteil, ich begrüße Ihre Frage. Mr. Spiro, können Sie alles fragen. Er informiert Sie persönlich über alles in seinem Haus. Ausgenommen seine Küche. Ist das nicht so, Mr. Spiro? Was das angeht, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden, Mr. Leffler. Nur ein wenig noch. Mr. Spiro, sagen Sie mal ehrlich, hat schon jemals ein Mensch das Allerheiligste betreten dürfen? Bitte, sehen Sie sich das Bild an der Wand über Ihnen an. Ja? Das Porträt eines langjährigen Stammgastes. Ja. Er hat die Küche betreten. Er ist der Beweis, dass meine Küche nicht unentweihbar ist. Ja, aber ist das nicht der berühmte Schriftsteller, Mr. Leffler? Sie kennen ihn doch sicher auch, der immer diese wundervollen Kurzgeschichten schrieb. Und der sich dann unerwartet auf Reisen begab und irgendwo, ich glaube in Mexiko, verschollen ist? Tatsächlich. Und ich habe jahrelang unter seinem Bild gesessen, ohne es mir genauer angesehen zu haben. Ja. Es war ein sehr guter Freund und treuer Kunde. Aber betrachten Sie es auch von dieser Seite, Gentlemen. Vielleicht ist er im Tode noch gräser geworden als je in seinem Leben. Wie er. Eine tragische Gestalt. Er hat mir oft bestätigt, dass er seine glücklichsten Stunden bei mir an diesem Tisch verlebt hat. Ergreifend, wie? Die einzige Gunst, die ich ihm erweisen konnte, war, ihm die Küche zu zeigen, die, wenn alles gesagt und getan ist, nicht mehr als eine ganz gewöhnliche Küche darstellt. Sie scheinen seines Todes ganz sicher zu sein. Es hat doch nie den geringsten Anhaltspunkt gegeben, dachte ich. Nicht den geringsten, jawohl. Erstaunlich, wie er. Ihr Lamm Amiristan. Guten Appetit. Wie das duftet, ha? Und wie zart. Es ist wie ein Geschenk des Himmels. Es ist gut, Herr. Besser, als Sie es sich vorgestellt haben. Es ist dem Uneingeweihten ebenso unmöglich, sich die Wonnen von Lamm Amiristan vorzustellen, wie dem sterblichen Menschen einen Blick in seine eigene Seele zu tun. Vielleicht. Haben Sie soeben einen Blick in Ihre Seele getan? Vielleicht. Zuweilen, wenn Sie einmal gar nichts anderes zu tun haben, wenn Sie Zeit haben, über unsere Welt nachzudenken, dann sollten Sie Ihre Gedanken ein wenig auf die Bedeutung des Lammes in der Religion richten. Das wird sehr interessant sein, Herr. Aber ich möchte Sie jetzt nicht länger vom Essen abhalten. Na, Kostin, kommt Ihnen der Weg immer noch zu lang vor? Nein, Mr. Leffler, ich muss zugeben, der Genuss von Spiros Gerichten würde auch einen noch längeren Pilgerpfad rechtfertigen. Das ist eben das Erfolgsgeheimnis von Spiro. Da ist jemand in Not, hören Sie? Vor Spiros Eingang zwei miteinander ringende Gestalten. Mein Gott, das ist ja einer von Spiros Kellnern. Wir müssen ihm helfen. Der andere schlägt ihn ja tot. Kommen Sie schnell! Loslassen! Was geht hier vor? Hilfe, Sir! Matrose, betrunken! Was? Betrunken, du Elender? Was? Erst den Taschendiebe holen und dann mich betrunken? Dann Sie sollen ihn loslassen! Hören Sie! Entweder Sie haben den Kerl K.O. geschlagen oder er ist beim Hinfall mit dem Kopf aufgeschlagen. Ich glaube, wir müssen die Polizei rufen. Keine Polizei, Sir. Mr. Spiro mag das gar nicht. Sie verstehen, Sir. Ja, natürlich, schon gut. Die Polizei wird ihn sowieso bald aufsammeln, diesen mordlustigen Trunkenbold. Aber wie in aller Welt konnte es überhaupt dazu kommen? Und dieser Mann, Sir, er machte so sehr zickzack, während er ging. Und ich prallte gegen ihn, ganz ohne Absicht. Da fällt er mich an, beschuldigt mich, sagt, ich will rauben, ja, Sir. Ja, wie ich mir schon dachte. Na, so gehen Sie jetzt rein und lassen Sie sich behandeln. Danke, Sir. Ich verdanke Ihnen mein Leben, Sir. Wenn ich irgendetwas tun kann für Sie... Nicht doch, es war weiter nichts. Sehen Sie, dass Sie reinkommen. Wenn Spiro irgendwie fragen sollte, schicken Sie ihn zu mir. Ich bringe dann alles in Ordnung. Mein Leben, Sir. Danke. Danke. Da haben Sie ihn wieder einmal erlebt. Den zivilisierten Menschen in all seiner Glorie. Tja. In einem Dunstkreis von Alkohol torkelt er einher und erwürgt jeden armseligen Unschuldigen, der ihm zufällig zu nahe kommt. Aber glauben Sie nicht auch, Mr. Leffler, dass sich für den Zustand dieses Menschen eine Erklärung finden ließe? Erklärung? Und ob es eine gibt? Aha. Nackte atavistische Wildheit. So? Warum sitzen wir wohl Tag für Tag bei Spiro? Doch nicht nur, um ein körperliches Bedürfnis zu befriedigen, sondern weil wir nach Erlösung von unserer atavistischen Natur streben. Kosten, erinnern Sie sich, dass ich Spiro einmal als den Inbegriff der Zivilisation bezeichnet habe? Können Sie jetzt einsehen, warum? Wenn ich an die Wonnen von Lam Amirstan denke, begreife ich vollkommen, worauf Sie hinaus wollen. Ich finde, Mr. Kosten, die Wochen, die Sie bisher Spiros Stammgast waren, sieht man Ihnen aber an. So, ja. Ich finde, Sie sehen schon wirklich sehr viel besser aus als früher. Kräftiger. Es steht Ihnen ausgezeichnet. Und früher konnte ich noch so viel essen, ohne auch nur ein einziges Gramm anzusetzen. Bei Spiro ist es eben etwas anderes. Übrigens, wäre es nicht allmählich wieder Zeit, dass die Spezialität auf dem Küchenzettel erschien? Es muss doch schon über einen Monat her sein. Bedauere sehr, die Spezialität gibt es heute nicht. Da haben Sie Ihre Antwort gleich. Und vermutlich werde ich überhaupt das Unglück haben, Sie das nächste Mal garantiert zu verpassen. Das ist doch nicht möglich. Wieso denn das? Es ist leider doch so. Das Syndikat hat angeordnet, dass ich nach Südamerika auf eine Kontrolltour gehen muss. Ach. Sie soll überraschend erfolgen. Wie lange, weiß nur Gott allein. Stehen die Sachen da unten so schlimm? Sagen wir, sie könnten besser stehen. Sie dürfen nie vergessen, dass es dabei um sehr weltliche Dollars geht. Im Kontor habe ich aber kein Sterbenswörtchen von dergleichen gehört. Dann wäre es ja auch keine Überraschung. Ach so, ja. Niemand weiß davon als ich selbst. Mhm. Und jetzt Sie noch. Ja. Aber das Geschäft wird ja in guten Händen sein. Unter anderem auch in Ihren. In meinen? Wenn Sie morgen in Ihr Büro kommen, werden Sie ein Beförderungsschreiben vorfinden. Ach, nein. Verstehen Sie mich recht, das hat mit unserer Freundschaft nichts zu tun. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ja, danke. Danke, ja. Sie deuten an, morgen nicht mehr hier zu sein. Danach wollen Sie uns noch heute Nacht verlassen? Tja, wir sitzen hier direkt bei einer Art Abschiedsfeier. Guten Abend, Sir. Was? Sie bedienen hier heute an diesem Tisch. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Immer noch Schmerzen? Sir, mein Leben. Ich schulde es Ihnen. Ich kann es jetzt zurückzahlen. Zurückzahlen? Was für ein Unsinn. Sie schulden mir nichts, verstanden? Gehen Sie jetzt wieder an Ihre Arbeit und lassen Sie uns nichts mehr davon hören. Beim Leib und Blut Ihres Gottes, Sir. Ich will Ihnen helfen. Und wenn es gegen Ihren Wunsch geschieht, betreten Sie nicht die Küche, Sir. Indem ich das ausspreche, riskiere ich mein Leben für das Ihrige, Sir. Ob heute Abend oder an irgendeinem anderen Abend Ihres Lebens, betreten Sie Spiros Küche nie. Nie die Küche betreten? Es ist mein heißester Wunsch, Sie zu sehen. Warum sollte ich nicht die Küche betreten, falls Mr. Spiro mich dazu einladen sollte? Was bezwecken Sie mit solchen Andeutungen? Wer bezweckt was womit, meine Herren? Ah, Spiro. Ich glaube, ich komme gerade richtig, um Fragen zu beantworten, wie er... Der Himmel sei Dank, dass Sie kommen. Der Mann hier erzählt irgendetwas von nicht mit in Ihre Küche gehen. Wissen Sie, was er damit meinen mag? Aber sicher, der gute Mann hat Ihnen einen freundschaftlichen Rat geben wollen. Mein allzu itziger Küchenchef hat das Gericht vernommen, dass ich eventuell eine Besucher in seine geliebte Küche mitbringen könnte. Da hat er einen furchtbaren Wutanfall bekommen. Eine Wut, meine Herren. Er hat sogar damit gedroht, auf der Stelle zu kündigen. Glücklicherweise ist es mir gelungen, ihn davon zu überzeugen, welche Ehre es ist, einen Stammgast als Zuschauer bei seiner Arbeit zu haben. Und nun ist er wieder völlig umgänglich. Und Sie bedienen am falschen Tisch. Achten Sie darauf, dass es nicht noch einmal vorkommt. Jawohl, Mr. Spiro. Und nun ist ja, fürchte ich, die Katze bereits aus dem Sack gelassen. Meine Einladung an Sie, Mr. Leffler, sollte als Überraschung kommen. Aber die Überraschung ist hin. Was übrig bleibt, ist die Einladung selbst. Sprechen Sie im Ernst, Mr. Spiro? Wollen Sie damit sagen, dass wir tatsächlich heute Abend Zeuge davon sein dürfen, wie Sie Ihre Speisen zubereiten? Sie, Mr. Leffler, sind nunmehr 10 Jahre hindurch mein Gast gewesen. Unser Freund hier jedoch... Ich verstehe vollkommen. Ihre Einladung gilt einzig Mr. Leffler. Außerdem habe ich heute Abend sowieso schon etwas vor. Nicht doch, das kommt gar nicht in Frage. Das wäre aber wirklich unfair. Wir haben bisher Freude und Leid geteilt, Kostin. Und ich hätte nicht den halben Genuss von dem, was mir bevorsteht, wenn Sie nicht mit dabei wären. Aber Spiro kann bestimmt von seinen strengen Grundsätzen etwas nachlassen, in diesem einen Fall. Ich denke gar nicht daran, hier im Wege zu sitzen und Ihnen Ihr großes Abenteuer zu vermiesen. Und außerdem, stellen Sie sich den wild gewordenen Chef vor, wie er mit dem Hackebeilchen auf Sie lauert. Da bin ich lieber nicht mit von der Partie. Also ich verabschiede mich hiermit und überlasse Sie Spiro. Ich bin überzeugt, er wird sich Mühe geben, dass Sie anständig was zu sehen kriegen. Sie sind fabelhaft anständig, Kostin. Ich hoffe, Sie werden noch weiterhin regelmäßig hier essen gehen, bis wir uns wiedersehen. Aber selbstverständlich. Allzu lange wird es ja sicher nicht dauern. Ja. So, Mr. Leffler, wenn Sie mir bitte folgen möchten, ich glaube, meine Küche wird Sie überraschen. Mr. Costain, schön, dass Sie auch ohne Mr. Leffler heute Abend wieder zu uns gekommen sind. Soll ich dem Kellner Bescheid sagen, dass er gleich andeckt? Ja, ja, bitte, Mr. Spiro. Mr. Spiro, gibt es heute die Spezialität? Jawohl, Herr. Es gibt heute Abend die Spezialität. Ah, ja. Ich möchte sagen, eine ganz besondere Spezialität. Ja, wie Mr. Leffler es geahnt hat. Was meinen Sie, Herr? Mr. Leffler hat so lange auf Lam Amiristan gewartet. Und ausgerechnet heute, wo er weg ist, gibt es die Spezialität. Ja, wirklich schade für Mr. Leffler. Ja, wirklich schade. Aber trotzdem, guten Appetit, Mr. Costain. Die Spezialität des Hauses von Stanley Allen. Funkfassung Mie Jepsen Vöge. Musik Harald Banter. Es sprachen Paul Walter Jakob, Kurt Lieck, Herbert Stass, Alfred Abel Adermann, Gerhard Becker und Wolf Schlamminger. Regie Otto Düben. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1966.